WDR 2 Musikclub. Das Radiokonzert. Mit Udo Fito und mit Dick Brave und den Backbeats, wer die nicht kennt, hinter Dick Brave, diesem in Anführungsstrichen jetzt mal kanadischen Rockliebhaber, Liebhaber, der nie ohne Gelfrisur und hochgekrempelte 50er Jahre Jeans das Haus verlässt, steckt der deutsche Sänger Sascha. Ums Jahr 2000 rum hat er sich mit einigen Songs, also Dick Brave, in die deutschen Charts gesungen und mit seinen eigenen Songs in die Charts gesungen und da er schon immer schauspielerisches Talent hatte, dieses Jahr übrigens auch hier und da im Fernsehen unter Beweis gestellt hat, war die Idee eines kanadischen Rock-Alter-Ego dann eine willkommene Pause vom Popsänger-Dasein. Da hat er wohl irgendwo gedacht, das brauche ich jetzt mal, ich brauche mal Abstand. Und die Rolle des Dick Brave verkörpert er dann so gut, dass Sascha nach einer kurzen Wiederkehr ins normale Pop-Business Ende 2011 erneut den Hüftschwung mit Rockabilly-Cover-Versions auf die Bühne gebracht hat. Unter anderem dann eben auch im März 2012 im Dortmunder FZW. Und aus diesem Konzert hören wir jetzt eine ganze Reihe Titel. Jetzt muss ich nochmal die CD nehmen. Es geht nämlich los mit Walk This Way. nice to see you all. So schön, dich zu sehen. Ich werde heute versuchen, ein bisschen mein Deutsch zu verbessern. Ich möchte wissen, ich muss mehr so Applaus machen, weil wir sind heute im Radio. No, just do what people in Radio Land. Und wir machen heute Abend einen kleinen Rock'n'Roll Show. So, ich möchte noch einmal mein Name ist Dick Brave und ich möchte einmal ein kleiner, mag, dass ihr die Hände in die Luft und so eine dicke Riesen Dortmund Applaus für diese fantastic Band gibt. The Backbeats! singing. Especially the first two lines. Come on, one more time, get up for Eddie Matoba! Don't want a nation under the new media. I can't hear the sound of hysteria. Supplement of my fuck America. Welcome to a new kind of tension. All across the alien nation. Where everything's meant to be okay. Television dreams of tomorrow. Agenda. Now everybody do the propaganda. Sing along at the age of paranoia. I can't always wait. station, I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, wouldn't be so cruel, cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting? WDR 2, Verkehrsservice. Jo, es ist 23.31 Uhr und es gibt keine Meldungen. Aber es gibt weiterhin das Konzert mit Dick Brave, das im März 2012 im Dortmunder FZW stattgefunden hat. Wir hörten bisher die Titel Americano, das war so der letzte. Oder Americano würde ich es ja aussprechen. Dann Sitting, Waiting, Wishing, American Idiot, Cream, Kiss, Rolling in the Deep, und es begann mit Walk This Way und geht weiter mit Take Good Care. Take you so much. Ladies and gentlemen, Mr. Falco Corrales. Yeah. My tears are falling. So you know that one, all right. If you know a song, sing along. My tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I have got to say. So, Dortmund. Glaub ich bin ein bisschen verliebt in Dortmund. Ist ein bisschen wie zu Hause. Yeah, Dortmund ist ein bisschen wie Vancouver. Auch direkt am Meer. Okay, I don't make another joke now. Dirty. Speaking of dirty, so you guys ready for some real badass rock and roll now? In my mouth, baby, but I took and thing the blue. Well, well, well, oh. I got no teeth in my mouth, baby, but I took and thing the blue. Yeah. 'Cause if I had teeth, could never take the blue. That girl with you, we're one and the same. Now I believe in miracles, and a miracle has happened tonight. If you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. And that's all we have to say tonight, right? They print my message in the Saturday song. I had to tell them I am second no one. And I talked about quality. That's true, either you're wrong or you're right. If you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. So great, thank you. Mr. Phil Hansen on upright bass. On drums, Mr. Matt Hansen. Thank you very much. Thank you so much, Dortmund. Thank you. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. And maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you. Oh, those were lonely, lonely times. And I guess I never told you. I'm so happy. And if I make you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you. You asked for it. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You rock my world, oh what a thrill. Couldn't masquerade, she scraped balls of fire. I left love and I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I changed my mind, this girl's fine. Couldn't masquerade, she scraped balls of fire. Like a lover should. Cause you're fine, so kind, not to tell this world that you're gracious, great for the fire, yeah. Well, kiss me, baby. Ooh, feels good. Hold me, baby. Well, I learned to love you like a lover should. Cause you're fine, you're so kind. I got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I take my name and then I crave my thumb. To the love and never should have fun. Come on, baby, you drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Ist wirklich das Ende. Great balls of fire, always on my mind, just can't get enough, black or white, take good care. Das war es hier in der zweiten Runde mit Dick Brave und The Backbeats. Und die sind im Frühjahr des vergangenen Jahres live in Dortmund aufgetreten. Das war's für heute im WDR 2 Musikclub am Sonntagabend. Ich bin Udo Fied.